Klasse. Ach, ich bin so verliebt. Ehrlich? Ja. Ach, toll. Wiedersehen. Tschüss. Ach, Ernie ist einfach eine Wucht und er ist ein wunderbarer Liebhaber. Ich schwebe auf Wolke 7. Hallo, Bert. Hallo, Ernie. Was machst du da, Bert? Das Bett sauber. Oh, sind da etwa noch ein paar Flecken übrig geblieben? Ein paar ist gut. Hier ist alles voll mit euren Flecken. Kann die Beimer das nicht runterschlucken? Das ist es ja, Bert. Die Beimer schluckt einfach nicht. Ach so. Deswegen habe ich jetzt auch mit der Beimer Schluss gemacht. Ach. Nein, ehrlich, Bert. Ich habe hier einen Abschiedsbrief geschrieben. Hier, ein Brief von Ernie für Sie. Ein Liebesbrief von Ernie? Liebe Helga, ich muss mit dir Schluss machen. Ich kann es Bert einfach nicht mehr zumuten, dass er unsere fleckigen Laken sauber macht, nur weil du nicht schluckst. Und deshalb ist es aus. Und was hast du jetzt vor, Ernie? Jetzt, Bert, wo ich nicht mehr mit der Beimer zusammen bin, gehe ich ins Bett und wichs mir ein. Das darf doch nicht wahr sein.